1 Live. Plan B. Mit Kurs. Herzlich willkommen in der Sendung heute. In Vertretung für Klaus 4. Mit Kurs, mit mir. Normalerweise hört ihr hier die Sound Stories. Aber heute machen wir was anderes. Wir machen das Gegenteil von Sound Story. Ich spiele fast nur Musik und werde sehr, sehr wenig reden. Es ist quasi die Sound Story. Ohne Story. Wie ein Mixtape heute Abend. Für die nächsten 60 Minuten. Habt Spaß, lasst euch drauf ein. Und wir fangen an mit einem Song von Boylan. Das hier ist Highlight im Sinjin Hawk Remix. Mit Highlight im Sinjin Hawk Remix. Und das hier brandneu von Envy Moto, Old Children. We'll be right back. familiar when it feels wrong. I think you're just lonely. Von Leanne LaHavas im Melee Remix. Und hier hört ihr Nguzu Nguzu mit Strut im Remix des New Yorker Producers Double Dutch. Oh. Bravo Palais mit dem Song To Be. Vom Avant Gang Extended Play, was ihr euch sonst im Netz downloaden könnt. Und hier sind wir schon beim Shlomo Remix von Jeremy's Fuck You All The Time. Mornings when I think about you, yeah, I hit you like what you say. And the mornings when I think about. I'm not afraid to Plan B mit Curse. Augen langsam öffnen, Kopf weh. Alles mit weißen Schleier sehen, scheiße. Anscheinend Linsen über Nacht dann doch drin gelassen. Es tut weh, trotzdem aufrichten. Will nicht nach Haus fahren, leise in die Küche schleichen. Es wird bisschen lauter. Die After Hour, der After Hour, sie dauert. Bisschen scheiße reden, das müsste reichen. Ich will wieder raus da. Zurück ins Zimmer, Blick riskieren, du wachst auf, sagst guten Morgen, nicht so guten Morgen, alles gut. Du so leicht nervös, sagst, na klar, es ist mir nur ein bisschen peinlich, weil ich sowas sonst echt gar nie tu. Bist unterbrochen von einem Klopfen an der Tür, ich so jetzt nicht, denn die Dame hat Besuch. Gemeinsames Lachen, bis du mich dann fragst, hast du irgendwas am Tag jetzt zu tun? Oder ist sie mit mir zu schlafen bis am Abend genug? Ich so, mit dir bis am Abend zu schlafen ist gut. Manchmal kommt alles ganz anders als man denkt. Manchmal ist dieses anders auch gut. Denn manchmal bist dieses anders auch du. Manchmal kommt alles ganz anders als man denkt. Manchmal ist dieses anders auch gut. Denn manchmal bist dieses anders auch du. Es war so etwa 11 Stunden vorher am Vorabend. Nach 3 Stunden bestens unterhalten fragst du mich, was wir noch vorhaben. Ich lall irgendwas von wegen, gehen wir jetzt zu dir. Du nickst und sagst hervorragend. Ich so echt, du so natürlich nicht. Du schüttelst den Kopf und gehst dann. Ich bleib zurück, schütt mir noch was ein, sag Prost und geh tanzen. Oder wie man das nennen will, ich stolper da einfach mal 2 Stunden rum, bis ich am Ende bin. Du gehst vorbei, schaust du scherzhaft angepisst, halt dir nen Drink hin, lall Schadensbegrenzung. Du fragst, schade, ist dein Tanz denn schon um? Würd gern weiterhin auf cool spielen, doch merkt, dass was anders ist. Du bisschen anders bist, ich fühl mich wohl bei dir. Falls du die nächsten Jahre noch nix fix geplant hast, dann wohn bei mir. Und seitdem läuft es rundum rund. Seitdem bist du mein Wunder, Punkt. Manchmal kommt alles ganz anders als man denkt. Manchmal ist dieses anders auch gut. Denn manchmal bist dieses anders auch du. Manchmal kommt alles ganz anders als man denkt. Manchmal ist dieses anders auch gut. Denn manchmal bist dieses anders auch du. Manchmal heißt der Song, das ist die neue Single von Gérard aus Wien. Produziert von DJ Stickle. Davor die 2 Fuck You All The Time Remixes von Envy Moto und Shlomo. Und hier der nächste Remix, Merlo remixed hier in Those Jeans von Genuine. Come on. In Those Jeans von Genuine hier im Merlot Remix. Als nächstes hört ihr einen Song von The Dream, a.k.a. Tyrius Nash, 1977. Sein Mixtape erscheint als Albumversion in 2 Wochen. Und das hier ist einer der Bonustracks, Tender Tendencies. You wanna tell them how bad I hurt you. Yeah, I know. You wanna tell them how I mistreated your love. Well, here we go. I'll tell them about all the lies. I'll tell them how harsh I am, and that's why you cry. I'll tell them how I hide my faults. Under my true bliss talk. I said I never leave, no matter what. And here I am leaving, no matter what. You know I have tender tendencies. You know I battle this shit daily. You know my charm, my tendencies go off like alarms. Baby, I know. Baby, I know. I know, I know, I know. Baby, I know. Listen, baby, I know. Baby, I know. So I'll sing this song for you, la da da da da. I'll sing this song for you, la da da da da. I'm asking what to do since I've made your heart all blue. She said, sing this song for me about you. I'll tell them how impatient I am. I'll tell them how self-centered I am. I won't hide a thing. I'll tell them about these secrets I've had. I'll tell them about all of my insecurities. You know I have tender tendencies. You know I battle this shit daily. My bullshit and charm, these tendencies go off like alarms. And baby, I know. Baby, I know. I know, I know, I know. Baby, I know. Baby, I know. Baby, I know. I know, I know, I know. Baby, I know. I made your heart all blue. She said, sing this song for me about you. Baby, I know. Baby, I know. Dream aka Tyrus Nash mit Tender Tendencies. Von 1977, was in zwei Wochen als Special Version neu released wird. Das hier ist von der neuen Robots Don't Sleep EP, von der gleichnamigen Gruppe Robots Don't Sleep. Der Song heißt So Bad. Water drips from the windows to the floor. Your pretty voice is hoarse, and you can't take no more. I love the way that you say my name, like you're a pain, but it's just a game. And I'm winning, crawling on my floor like the animals. We can do it on the bed, or get down on the floor. I'm hurting for you, babe. How like a girl after having enough. It's so bad, but you're so good. It's so bad, but you're so good. My body's aching and my fever's burning up. I need you to come, come and fix me up. So burning up. I need you to come, come and fix me up. So bad.